Ja, hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Hier sind wir wieder, wie versprochen. Diese Woche sogar schon am Freitag aufgenommen, nicht am Samstag, wie sonst die letzten paar Wochen. Ja. Zur Verbesserung. Wir haben die Verbesserung. Die Verbesserung ist ein besserer Titel als Errata. Findest du? Ja, Errata ist irgendwie so akademisch. Seid ihr toll? Habt studiert, oder? Ja, ja, schon. Versaubeutelt. Versaubeutelung. Versaubeutelung. Entbeutelung. Entzäuung. Sau auspacken quasi dann. Ja. Naja. Du hast dich nicht mehr erinnert, wie diese Serie mit diesem kanadischen Mountie, gibt es auch andere Mounties, keine Ahnung, hieß, die früher im Fernsehen kam. Ja. Und wir meinten irgendwie so Mountie zum Knutschen oder irgendwie sowas. Also meinte ich. Und du meintest, nee, kann nicht sein. Ein Mountie in Chicago. Ja, ziemlich langweilig. Ja. Aber Du Saus war richtig auch für als Originaltitel. Ja, ja. Für wenn man das im Original hören will. Hat aber auch eine ganz nette Synchro gehabt. Kann man sich auf Deutsch auch geben. Ist sowieso so alte Dinge. Es gibt Momente, da habe ich die deutsche Synchro lieber als das Original. Ja, früher war alles besser. Roseanne zum Beispiel habe ich nie im Original geguckt auch. Stimmt, habe ich auch nicht im Original gesehen. Und ich habe diese deutsche Synchrostimme sowas von im Kopf. Ich muss Roseanne nur irgendwie sehen, dann habe ich sofort irgendwie diese Synchrostimme im Kopf. Die ist aber auch nicht so weit weg von ihr. Also ich kenne sie halt dann irgendwie aus anderen Videos und Interviews und so und ist nicht so weit weg von der Synchrostimme, glaube ich. Naja. Roseanne. Wir haben, glaube ich, letztes Mal auch drüber geredet mit dieser ganzen In-App-Gate. Im Zuge von Alles muss Gate heißen, habe ich es In-App-Gate dann getauft in den Shownotes. Weil, weißt du, Gate ist so der Umstand, dass alles, was aufregt, mit Gate hinten aufhören muss. Und deswegen In-App-Gate. Ja. Und wir haben so ein bisschen gesagt, so ja, also Apple muss da reagieren vor der WWDC, sonst ist da irgendwie alles doof. Ja. Und ich weiß nicht, am Montag war es, glaube ich, hat Apple reagiert. Jetzt ist nicht mehr alles doof. Also nicht mehr alles, aber okay. Hat einen Brief geschrieben. Mhm. Und in dem Brief steht drin, geht doch mal scheißen. Also jetzt paraphrasiert. Ja, wir haben gezahlt, geh weg. Genau, wir haben gezahlt und da sind auch unsere Entwickler drunter abgedeckt, weil die von uns dieses Produkt lizenzieren. Und dann greift irgendwie die Patent Exhaustion Clause oder was auch immer und man kann sich das alles durchlesen, das ist sehr schönes Anwaltsgedöns, ja. Juristerei und so. Was man mitnehmen kann, ist, Apple ist jetzt der Meinung, man muss keine Angst haben, so als Entwickler und steht im Zweifelsfall da jetzt erstmal auf dem Plan und da muss sich Lotzes jetzt erstmal mit Apple auseinandersetzen. Ja. Genau, also das ist so, dass man mitnehmen kann. Wie sich Apple dann mit Lotzes dann auseinandersetzt, wird sich noch im Verlauf zeigen, aber der aktuelle Meinungszustand ist, wir haben gezahlt, das ist alles nicht okay, was ihr da macht, nehmt die Briefe zurück und es kann Lotzes entweder noch ein bisschen sich mehr aufbäumen oder einknicken oder sie machen eine Zahlung unter der Hand noch mit oben drauf. Weiß ich nicht, wie viel man da noch mitbekommt jetzt nach dieser Ecke. Ja. Also man wird es wieder mitbekommen, wenn Lotzes noch wieder weiter versucht, irgendwie andere Entwickler zu ein bisschen zu melken. Was ja passiert ist. Ja, also sie sind jetzt weitergezogen in Sachen Karawane. Sie versuchen es jetzt auf Android. Yes. Und Google hat jetzt da noch nicht reagiert zu. Also ist die Frage, ob Google da das auch so lizenziert hat oder der Meinung ist, das so lizenziert zu haben, dass die Entwickler mit abgedeckt sind. Gerade wenn man eben berücksichtigt, dass die App Store Geschichte bei Android nicht so eine zentrale ist. Mhm. Keine Ahnung, ob das da mit reinspielt in das Patent oder nicht. So wie ich diesen Anwaltsbrief gelesen habe, schon so ein bisschen. Also Apple hat zumindest in dieser Verteidigung, also steht mit drin, okay, wir sind die Leute, die Daten sammeln, wir sind die Leute, die es lizenziert haben. Mhm. Also dadurch, dass es eben so ein zentraler Dienst ist. Muss man abwarten, was Google da dazu sagt jetzt. Auf jeden Fall ist jetzt gerade so der schwarze Peter in Sachen rechtliche Unsicherheit bei In-App-Verkäufen gefühlt eins weiter gewandert. Ja, und Lotzes selber hält sich aber noch bedeckt und macht ansonsten keine Statements außer diese Briefe. Schreiben ja nur in dem Blog, dass das alles toll ist, was sie machen. Genau, aber da haben sie auch nichts mehr. Da haben sie ja einmal diese Serie von, warum ist alles okay, toll und wichtig ist für die Menschheit. Ja. Und dann haben sie es wieder bleiben lassen. Also Naja, wir werden dem, glaube ich, noch einiges an Zeit widmen. Meinst du? Ja, zumindest mit Haha oder, also entweder wir lachen jetzt Google aus oder wir lachen Lotzes aus. Dann. Verstehe, ja, es bleibt so lustig. Schlaflose Nächte macht es uns, glaube ich, keine mehr. So rum, ja, bleibt zu hoffen, dass das so bleibt. So ein bisschen Popcorn und Amüsement, ja, braucht es ja auch. Und dann habe ich jetzt gerade vor kurzem, vorgestern war es, glaube ich, was gesehen, was ich immer noch nicht so ganz verstehe. Nämlich, dass Amazon jetzt einen Mac App Store aufgemacht hat. Ja, das ist, verstehe ich auch nicht. Das habe ich gar nicht gesehen. Erklär mir das mal. Naja, also man kann jetzt bei Amazon Mac-Software zum Downloaden kaufen. Da wird dann irgendwie in deinem lustigen Cloud-Locker dann mit abgespeichert, dass du es überall runterladen kannst. Und naja, du kannst ja so quasi jetzt, es gibt einen zweiten Mac App Store. Diesmal von Amazon, nicht von Apple. Wie komme ich da hin? Du hast mir ja nichts verlinkt. Nichts verlinkst. Nichts verlinkst in meinem Dokument. Ich würde es gerne auf meinem... Musst du googeln, weißt du? Musst du googeln. Amazon App Store. Okay. Kunden in Deutschland. Geht es nur in Amerika oder hast du schon was gekauft? Soweit ich weiß, geht es nur in Amerika. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das sah sehr nach geht nur in Amerika aus. Vielleicht geht es auch in Deutschland. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe nur auch versucht, was haben sie angeboten? Irgendeine CD haben sie für 99 Cent rausgehauen. Mit dem Angebot, dass sich dein Cloud Space dann irgendwie auf 20 Gigabyte erweitert bei Amazon. Das habe ich versucht zu kaufen und das war wieder nur so ein Angebot, das nur in Amerika golden hat. Also das ist dann, um es nochmal so, dieses ein Ding bei Amazon. Also ich kaufe Musik, ich kaufe Android-Apps, ich kaufe Mac-Apps oder vielleicht auch PC-Dinger dann wahrscheinlich, oder? Wenn würde man jetzt vermuten, dass das irgendwie... Und das ist alles in diesem Cloud-Storage mit drin. Also wenn es eine große App ist, habe ich da viel Platz verbraucht und ansonsten nicht. Exakt. Okay. Du kannst ja dann zum Beispiel das Office kaufen, ja, so als Download und Quicken und so Kram. Ja, das gibt's da alles. Hat mich gewundert, ja. Also The Mac Download Store. Ja. Okay, interessant. Interessant. Mac Download Store. Also die Mac-Plattform da jetzt so prominent ist. Was ist da so drin? Ist dafür extra ein Download. Alles Mögliche. Irgendwie 250 Software-Titel haben so gemeint. Auch welche, die es nicht im App Store, also von Apple gibt angeblich. Ja, die werden wahrscheinlich andere Restriktionen haben an der Stelle. Ja. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es durchaus Sinn macht. Ja, spannend. Also wieso was verstehst du daran nicht? Dass Amazon das macht und dass es für den Mac überhaupt passiert. Ja, ich habe den Mac jetzt nicht so als, hätte nicht gedacht, dass Amazon den Mac als lohnende Plattform für sowas sieht. Wenn man so sonst so guckt, was sie in Sachen Mac Support so reißen, dann ist das ja eher Minimalaufwand. Ja. Dass man dann extra einen Download Store von Mac macht. Kann man lecker Borderlands runterladen. Ja, kann man aber auch im Apple App Store, glaube ich. Ja, aber im Zweifel bist du doch hier irgendwie günstiger an den Preisen. Okay, Call of Duty 4, Mac. Boah, spannend. Spannend. Also find ich eine gute Sache. Finde ich eine gute Sache. Also ich habe da gerne ein bisschen Konkurrenz am Start. Konkurrenz ist gut in der Tat, ja. Ja, wenn es sich irgendwie ergibt beim nächsten Softwarekauf, probiere ich das auch mal aus, wenn das außerhalb Amerikas geht. Also da ist halt dann wieder diese rechte Frage vielleicht ein bisschen komisch. Andererseits habe ich ja eh einen Com-Account auch und wenn man mir nichts schicken muss, dann sollte das auch funktionieren. Ja, werde ich mal testen. Ja, ja. Spannend. Und dann kommen wir zu Microsoft. Microsoft hat so ein bisschen Probleme diese Woche. Microsoft. Ja, ja. Es gab einen angeblich bekannteren Hedgefondsmanager, der meinte, der Ballmer soll doch mal zurücktreten, der bremst so die ganze Firma aus. Nachdem jetzt irgendwie Microsoft in Sachen Market Cap, heißt das ja so schön, zurückgefallen ist hinter Apple und IBM mittlerweile. Market Capitalization. Genau. Da meinte der Herr Einhorn, der heißt wirklich so, meinte also, wir brauchen einen neuen CEO und der Ballmer, der ist da nur, weil der war da schon immer und der muss mal weg da. Und es gibt so einige, die das für gar nicht so dumm halten in der Argumentation. Da fällt allerdings so die Microsoft-Führungsriege nicht drunter. Die stehen hinter Steve. Okay. Ich fand es interessant, dass da so, dass einerseits eben geschrien wird nach, wir brauchen einen neuen CEO und andererseits, dass Microsoft da dann auch so sich gezwungen sieht, sich überhaupt so zu äußern. Ja. Mhm. Ja, ja. Ist, Ich persönlich sehe, würde ich schon auch sagen, es bräuchte da mal jemanden, der da die Sachen anders anpackt. Allerdings, alle, die mir einfallen würden, hat Microsoft mittlerweile schon rausgeekelt. Ich wüsste jetzt nicht, wer das machen sollte. Ja, das ist auch schwierig. Das ist so ein bisschen schwierig, aber ich verbinde auch mit Barmer da nicht jetzt eine positive Entwicklung. Also er hat irgendwie, ich glaube auch nicht, dass er eine totale Katastrophe ist. Ja, er hat schon, irgendwas macht er schon auch richtig da an der Stelle, aber eigentlich bräuchte Microsoft halt eine Richtung. Ja. Also bräuchte irgendwie so, weiß ich nicht, da müsste eigentlich jemand von der erfolgreichen Seite irgendwie, eigentlich aus dem Xbox 360-Team da, der müsste mal so vorne dran und andere Sachen vielleicht auch noch mehr. Nee, der sowas, JLA ist ja gegangen. Tja, genau. Also das ist halt, es gibt halt so ein paar Ecken, wo sie Erfolg hatten, wo sie gute Produkte gemacht haben und die sollten halt, also so der Spirit müsste durch und da müsste jemand, der wirklich ein bisschen kürzt und ein bisschen... Ja, auch jemand, der halt nicht reagiert, sondern irgendwie nach vorne denkt und so ein bisschen. Man hat immer den Eindruck, so in letzter Zeit Microsoft rennt irgendwie so hinterher, ja, und ist nicht mehr vorne mit dabei, wenn es darum geht, so was den neuen heißen Scheiß zu definieren. Wobei, das haben sie doch schon immer gemacht, wenn man ehrlich ist. Also sie müssen halt gut hinterherrennen. Ja. Also sie haben, also mit der Xbox sind sie mal wieder gut hinterhergerannt, mit Excel sind sie damals gut hinterhergerannt und haben dann wegen Competitor überholt. Mit der Xbox sind sie nicht nur hinterhergerannt. Also gerade die ganze Online-Geschichte. Die ganze Online-Geschichte haben sie dann auch wirklich definitiv auch was, wo sie Maßstäbe gesetzt haben. Ja. Also. Und an sich ist auch dann die Integration mit ihrem Live-Scheiß, ist es relativ integriert auf der Windows-Seite. Also wenn du die Windows Media Box und sonst irgendwas, das ist alles so ein Account-Welt. Das kriegt man als Nicht-Nutzer relativ wenig mit. Ja. Außer man hat halt einen Xbox Live-Account. Man hat auf einmal dann, okay, komplett live eigentlich auch mit Messaging und irgendwas könnte man. Hm. Also es ist gar nicht so schlecht, aber es ist halt irgendwie nicht spannend. Ja, weiß ich nicht. Also, das ist so, glaube ich, so das Fazit, dass man zu Microsoft grundsätzlich festhält. Naja, aber wie du so schon sagst, so die Online-Experience ist eigentlich nach wie vor so bei der Xbox ungeschlagen. Wenn du dir jetzt halt, selbst wenn dir Game Center, was sie jetzt auch nur wieder hinterherlaufen und nach. Nee, die haben viele Seiten, die Xbox Live gut machen, total verbockt. Tja. Ja, man könnte es besser machen, aber bisher macht das niemand besser. Aber, so dass die Analysten schon schreien, geh weg, ist auch spannend, weil das ist schon Microsofts, also wenn Microsoft in den Zahlen dann jetzt weiter absinkt, haben sie schon auch wirklich ein Problem, glaube ich. Weil ja, glaube ich auch. Sie sind halt so der Commodity, macht man halt Geschichte. Ja, mal gucken, wie es weitergeht in Microsoft. Vielleicht werden sie irgendwann von Google gekauft und alles wird gut. Ich habe jetzt meine Einladung bekommen zu Google Musik. Weil ich habe irgendwie Beta, gleich Beta, vergiss Beta. Musik Beta, nicht. Sorry, so. Das heißt Google Beta, Klammer Musik. weil ich habe gleich am Release-Tag habe ich mich irgendwie per VPN einmal eingeloggt und gesagt so, ja hallo, ich rufe hier gerade aus Amerika an und schick mir doch eine Einladung. Jetzt kam die gerade und für die Einladung einzulösen brauchte ich lustigerweise schon auch kein VPN mehr. Okay. Also man braucht echt nur diesen einen Token, den man sich über das VPN bestellt. Mhm. Und ab da geht es dann irgendwie auch ohne VPN. Hab dann mal so dann die Seiten durchgeklickt, den Client runtergeladen. Es gibt da so einen Sync-Client quasi, den du der Music Manager heißt der. Für Mac in meinem Mac. Fall. Mhm. Ja. Und da kannst du dann auch auswählen, so guck dir mal meine iTunes-Library an. Wenn ich was Neues dazu tue, lad das bitte gleich in die Wolke. Mhm. Und der synkt jetzt gerade noch. Und lädt irgendwie meine Musik in die Wolke. Ich habe das schon ein bisschen ausprobiert. Das funktioniert halt so wie dargestellt. Auf dem iPad und auf dem iPhone so eher nicht so gut, weil halt die Webseite überhaupt nicht optimiert für Touch ist an der Stelle. Und es ist halt nur eine Webseite. Und das heißt so auch diese... Und wenn du Musik abspielst, hast du wenigstens so einen kontinuierlichen Stream, den du im Hintergrund laufen kannst? Ich habe es nicht zum Abspielen gebracht, ehrlich gesagt. Ja, also vielleicht habe ich auch mich angestellt, aber ich habe es auf iOS-Geräten nicht zum Abspielen gebracht. Auf dem Mac selber funktioniert es natürlich im Webbrowser großartig auch. Und ich muss an der Stelle sagen, ich bin jetzt schon wieder über meinen fucking 5-GB-Limit und das Monat ist noch nicht vorbei mit meinem Telefon. Ich brauche nicht mehr dicke Daten aus dem Netz im Moment. Das ist irgendwie... Da ist was dran, Also gerade wenn ich unterwegs Musik hören will und das langt irgendwie nicht. Irgendwie ist es 5-GB-Kontingent so... mich nervt und, das. Das ist schon das Größte, was man kriegt. Ja, oder? Ja, ich kann gar nicht mehr noch. Es ist schon mit extra Plus... Ach, ja. Super toll. Und ich habe halt irgendwie einmal ein TED-Video geguckt. Ja. Mhm. Ja, das ist auch immer so. Ein Video überlegt sich Monat lang. Kann ich mir jetzt diesen Podcast-Stream live in der U-Bahn anhören? Ach, stimmt. Ist es schon so spät im Monat, dass ich mir das leisten kann? Ja, genau. Ich glaube, NSFW habe ich auch runtergeladen. Tim, mach mal klein. Ja, erste Weltprobleme. Naja, aber Google Music Beta funktioniert so halbwegs, zumindest auf Computern. Mhm. Auch schön mit den Coverarts und dem ganzen Gedöns, wie man es erwarten würde. HTML5, FUBA oder? Ja, ist schon mehr oder weniger HTML5. Die Frage ist kein Flash dabei? Ich glaube, da ist kein Flash dabei. Ich habe zumindest keinen Click-to-Flash angeklickt, soweit ich mich erinnere. Ja. Ja, und könnte ganz praktisch sein. Ich habe jetzt persönlich noch nicht so den wahnsinnigen Anwendungsfall für mich entdeckt, aber schadet ja nicht, wenn man mal seine Musik auch in der Wolke hat. Wolke. Und dann hat Google diese Woche noch was Tolles, Neues vorgestellt, was es aber noch nicht gibt, wie das aber öfter mal ist, wenn Google was Tolles, Neues vorstellt. Was nicht so Tolles, Neues. Ja, ist es hier immer noch Bass eigentlich? Ich drücke da mal drauf. Ja, das ist immer noch Bass. Ich habe immer noch nicht. Also, das muss man jetzt erklären. Wir haben hier unsere Shownotes in Google Docs und da ist rechts oben dieses Bass-Symbol. Das Symbol finde ich ja ganz nett, aber Bass ist halt, was anderes Tolles. Du hast gemeint, was anderes Tolles, nämlich Google Wallet. Wallet. So wie Geldbeutel. Geldbeutel, also nicht irgendwie Schlüsselbund-Ecke und sowas. In der Richtung gibt es ja auch, die Dinge heißen ja auch gerne Wallet von, ich glaube, unter Linux oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, anstatt Keychain auch so. Aber nee, es geht um wirklich Micropayment oder Payment, Online-Payment, FUBA. Ja, es geht jetzt erstmal primär um NFC-Payment, Near Field Communications. Also, du hast dein Handy dabei, dein Android-Handy und legst es auf die Theke und das macht Piep und du hast gezahlt. Okay. Um es mal ganz einfach zu beschreiben. Handy, Zahlung, Piep. Genau. Ist jetzt an sich nichts Neues. Mhm. Also ich war irgendwie letztes Jahr in Japan und hatte irgendwie total den Kulturschock, weil ich so in diesem Lebensmittelladen stand und irgendwie vier Leute vor mir und alle legten ihr Handy auf die Theke, das macht Piep und sie gingen. Ja, und ich dachte mir so, oh scheiße, hoffentlich kann ich hier noch mal mit Bargeld zahlen. Ja, aber ging natürlich noch mit Bargeld auch. Wie bestätigt man sowas dann? Auf dem Handy? Also Handy und dann macht man okay, also oder legst halt man hin, da irgendeine PIN oder also irgendwas ein. Das System, das ich in Japan gesehen habe, war halt so, du legst dein NT-Docomo-Handy da auf die Theke und dann drückt er an seiner Kasse so einen Knopf und dann macht's Piep und beim Handy ploppt so ein Dialog auf, ja, nein, und dann sagst du ja und dann hast du gezahlt. Okay. Es ist jetzt ein bisschen, wenn ich bei der Scheckkarte dann muss ich insgesamt mein Handy einfach locken. Ich überlege gerade, ob das jetzt unangenehmer, unsicherer ist. Also bei allem anderen Ding brauche ich irgendwie Unterschrift oder eine Zahl. Es ist halt wirklich Near Field Communication. Ja. Ja, also insofern ist das ein bisschen Sicherheit eingebaut, weil du das nicht von wirklich der extrem Ferne machen kannst. Zack. Ja. Aber an sich kann man gerne da über Sicherheitsimplikationen reden. Da gibt es sicherlich viele. Ja. Es gibt auch viele Privacy-Implikationen, worüber lustigerweise auch noch niemand redet. Ja, also da wundere ich mich auch, dass es noch keine Bedenkenträger gibt, die öffentlich Bedenken anmelden. Ja. Weil jetzt ist eben so diese Technologie aus dem Zukunftsland Japan zu uns auch gekommen, beziehungsweise versucht gerade zu uns zu kommen. Ja. Google hat eben angekündigt. Nicht uns, oder? Amerika. Ja, also wir hängen ja dann damit dran. Das wird dann irgendwie Mastercard, weißt du? Also zumindest die Geschichte, die Google jetzt implementiert, ist Mastercard Pay and Go heißt das, glaube ich, dann. Und das sind dann Geräte, die können sie bei uns auch rausrollen, wenn sie lustig sind. Okay. Anfangs will Google allerdings jetzt erstmal in zwei US-amerikanischen Städten anfangen und auch erst soon und nicht gleich. Okay. Ja, also es dauert noch und dann auch nur in zwei Städten. San Francisco ist eine, die andere war, glaube ich, Chicago, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht mehr genau. Und also es wird noch lange dauern, bis es wirklich funktioniert und bis es allgemeingebräuchlich ist. Sie haben dann auch auf der Webseite noch eine Liste mit Geschäften, die sie da vorhaben zu bestücken. Das sind halt auch irgendwie so eine 2-3 Dutzend Geschäfte. Ja. Also beziehungsweise Ketten. Also das ist halt jetzt der neue heiße Scheiß. Zumindest hat sich da Google und Apple wohl auch, wenn man den Gerüchten glauben darf, darauf geeinigt, dass es jetzt... Was sehr wichtig wäre bei sowas, dass sich praktisch eine Mehrzahl an Anbietern von Geräten auf sowas einigen, dass überhaupt eine Chance hat. Also einigen meine ich, ich meinte jetzt einigen nur in Sachen, das wird jetzt gemacht, so als als Technologie. Ja, noch nicht so, du sprichst es nicht von der, wir sprechen hier das gleiche Protokoll oder wir machen hier das gleiche, sondern nur so, wir wollen den Leuten jetzt verkaufen, dass sie unbedingt mit ihrem Handy zahlen müssen. So, das, darauf haben sie sich geeinigt mit sich selbst und jeweils. Und also gerüchtehalber macht Apple sowas auch im iPhone 5, weiß man nicht, ja, oder im iPhone 4GS oder 4S, wie auch immer. Ja. Und S4? S4? Nee. S steht ja für Spekulation, habe ich gelesen. Ah. iPhone 4S. Ja, und Google hat jetzt die Pläne schon mal veröffentlicht, da muss man nicht mehr spekulieren. Dauert aber alles, wie gesagt, noch und wird man abwarten müssen, wie lange, ob Apple auf der WWDC auch Worte dazu verliert oder was bei Apple noch länger dauert. An sich kann man sich darauf einstellen, dass man irgendwann in der Zukunft, der fernen Zukunft, mit seinem Telefon bezahlen können wird. Ja. Bestimmt. Ja. Also das mit der fernen Zukunft, weil irgendwie Bezahlsysteme brauchen einfach jetzt, boah. Ja, es ist halt aber, an der Stelle kann man gleich einhaken, weil PayPal klagt. Gegen ja, PayPal Google. Will diese Daten ja als einzige haben, glaube ich. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Und die andere Sache ist halt, dass zwei Leute, die bei PayPal gearbeitet haben, ich habe jetzt die Namen vergessen, die Personen, die da bei PayPal gearbeitet haben, die waren halt relativ oben in dieser Mobile- und Payment-to-Go-Abteilung. Osama Bettler und Stephanie Tilenius. Genau. Und die wurden quasi abgeworben von Google. Und PayPal sieht halt jetzt einige ihrer Pläne da umgesetzt bei Google, die sie eigentlich gerne gemacht hätten, und klagt deswegen also auf Geheimnisverrat und dass da irgendwie die Ex-Angestellten quasi die Ideen mitgenommen haben, die eigentlich Eigentum von PayPal sind. Inwieweit da jetzt irgendwie aus diesem Announcement von Google was Konkreteres als man kann jetzt irgendwie mit seinem Handy zahlen rausfällt und ob das eine Idee ist, die sich PayPal jetzt als eigen verkaufen kann, weiß ich nicht. Ja. Ja, muss man sehen, aber es ist eine Klage, die mich eigentlich, es hat die damals stattgefunden bei, sag schon, Palm und Apple? Bei Palm diese und Apple Art Klage. Nicht, nein. Aber da hätte ich eigentlich auch von sowas, auf sowas gewartet, so also gerade, das, weil sie auch sogar iPad-Syncing eingebaut haben mit wirklich Insider-Wissen, also da gab es eigentlich sowas, also da hat es mich gewundert, dass ich entweder diese Klage nicht mitbekommen habe oder sie nicht stattgefunden hat. Ja, naja, vermutlich gab es da noch irgendwie außergerichtliche Verbindungen zu Rubinstein, die auch hinreichend gereicht haben. Ja. Naja. Und insgesamt muss man halt auch sagen, so wenn das dann mal wirklich funktioniert, dann ist es halt auch mehr oder weniger der Tod für solche Lösungen wie Square, weil halt dann braucht es halt Square nicht mehr. Weil du kannst dann so ein NFC-Terminal dir in den Laden oder in das Restaurant stellen und muss dann eben keinen Kartenleser mehr irgendwie an dein Telefon ranschrauben, um einfach Zahlungen annehmen zu können. Naja, aber du brauchst irgendwas, um, also wenn es von Handy zu Handy auch funktioniert. Square ist ja wirklich die andere Ecke eigentlich, dass du ja, also ein Terminal-System hast. Der Privatanwendungsfall für Square, der ist vielleicht noch einer, der je nachdem, wo es von Handy zu Handy funktioniert, abdeckbar ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Konkurrenz für auch für Square, muss man sagen. Aber ich denke, das ist noch lange hin. Also wenn Square sich weiter etablieren kann in irgendeiner Form, dann ist es genug Geschäftsmodell. Ich glaub, mal sehen. Daran sterben sie nicht. Eher daran, dass sie irgendwie Probleme mit den Visitenkarten. Visitenkarten, genau. Kreditkarten. Firmen, ja. Ich überlege gerade, warum ich. Wegen Visa. Wollte ich Visa, Visitenkarten. Ja. Visatenkarten. Visatenkarten. Naja. Kommen wir zum nächsten Thema. Die tollsten Menschen der Welt haben sich wieder mal getroffen. Zumindest wenn man ihnen Glauben schenkt, und die nennen das ja immer G8, wenn sich die treffen. Jetzt gab es im Vorfeld des großen G8-Treffens, in Frankreich ist es, glaube ich, auch das eigentliche G8-Treffen, gab es eine Internet-Version davon, wo sie irgendwie über die Zukunft des Internets und wie das Internet alles verändert und verändert hat, gesprochen haben. Aber das Treffen war schon live, es war nicht über das Internet, oder? Der Inhalt war Internet. Sie haben es gestreamt, aber sie haben sich in persona getroffen. Und da haben sich so die Reichen und Mächtigen unterhalten, wie das dann mit diesem Internet jetzt weitergehen kann. Ich habe mir die Streams so ein bisschen angeguckt und das war halt irgendwie nichts Neues dabei. Das war wirklich irgendwie alles wie erwartet. Irgendwie die Keynote hat Sarkozy gehalten, hat erst so ein bisschen Sermon von wegen, ja, das Internet ist toll und es hat alles verändert und alles wird viel besser mit dem Internet und Bildung, Bildung, Bildung, Demokratie, hurra, hurra. Mhm. Und dann kam halt so, ja, aber wir müssen da schon aufpassen, dass es nicht die rechtsfreie Zone wird und wir brauchen mehr Gesetze und mehr, wir müssen das Internet zivilisieren und so und solche Sachen fielen da. Und da, naja, also was man von Sarkozy halt so kennt und gewöhnt ist. Mhm. Ja, also da ist er mit seiner Adopie-Gesetzgebung da schon auch, sieht er sich nach wie vor als Vorreiter und leuchtendes Beispiel. Ein Leuchtturm. Ja. Und dann irgendwie gab es halt eine Diskussion über unter anderem Netzneutralität auch. Das hieß dann immer so, also die Diskussionen liefen immer so unter Innoventors und irgendwie Visions of the Future und irgendwie so totale Nullaussagen. Aber es war, gab halt eine, wo es in kurz auch mal um Netzneutralität ging und da war der CEO von France Telecom da. Und der meinte dann so, ja, nee, so das mit der Netzneutralität, das ist sowieso schon kritisch jetzt mit den Kabeln und ohne Kabeln, das ist total unmachbar, weil dann bricht alles zusammen und das muss schnell weg. Schnell weg. Schnell weg mit dem Netzneutralität. Ja, also wie man es halt erwartet, so der Telekom-Vertreter sagt, Netzneutralität ist nicht so super. Sie haben dann aus irgendwelchen Gründen, vermutlich haben sie irgendwie so als Token-Internet-Aktivist, ich weiß es nicht, haben sie den Herrn Lessig auch eingeladen, mhm, den Lawrence Lessig, und der hat ihnen dann so ein bisschen erklärt, wie das so ist, warum Internet eine tolle Sache ist und warum es dazu führt, dass alles besser wird. Keine Ahnung, ob man da jetzt irgendwie draus schließen kann, dass es da auch so eine Fraktion gibt von progressiven Leuten innerhalb dieser Organisation oder so, woran, mhm, keine Ahnung. Und dann irgendwie die Abschluss-Keynote hat dann irgendwie, war eine Diskussion zwischen Zuckerberg und einem Moderator. Okay. Da habe ich dann endgültig abgeschalten. Das war wirklich. Okay. Herr Schmidt war auch da, habe ich gehört. Ja, ja, also Schmidt war da und zum Panel. Alles. Ich meine, der ist so viel schneller als jede Regierung, also Regulation braucht es wirklich nicht. Ja, ja. So ja. Das Soundbite ist so durch die Gegend grassiert. Der Schmidt, also wenn das Maul aufmacht, dann kommt bloß Blödsinn bei raus. Naja. Okay, also das war jetzt voll modern und die G8 hat sich voll mit E beschäftigt und genau. Hat gemeint, so, das ist eh alles egal. Eh alles egal. Wir müssen da weiter mit Adopie die Zukunft sichern und Netzneutralität braucht's auch. Charmante französische Lösungen. Okay. Naja, aber wo jetzt die G8 vorne wegreitet, da muss die CDU natürlich auch auf sich aufpassen und gerade jetzt, wo man so Angst hat, dass irgendwie in den Städten und sonst auch überall die Prozente weniger werden, da muss man sich schon als neue, tolle Internetpartei irgendwie positionieren. Deswegen, es waren ja Wahlen. Richtig, es waren Wahlen. Genau, das haben wir auch noch Dinge und da wurden ja Prozente verloren. Ja, so einige. Und hat auch nicht gewonnen. Ja, und es gibt irgendwie eine Stadtratsversammlung, wo zwei Piraten sogar drin sind. Echt? Ja, ja, haben sie zwei doch Piraten und zwei FDP-Mitglieder. Obwohl sie nur knapp so an den 2% sind. Aber ja. Naja, okay. Aber zurück zur CDU. Die muss sich auf jeden Fall jetzt auch mit diesem Internet auseinandersetzen. Sie muss klar machen, dass sie das sowieso ständig tun. Und je nachdem, die CSU das ja mit dem... Richtig, die CSU ist ja jetzt die neue Internetpartei mit dem Netzkongress. Also die Internetpartei, die Kompetenz fürs Internet. Da muss die CDU natürlich nachziehen und da gab es jetzt die Medien-Night oder Media-Night oder Mediennacht. Weiß jetzt gar nicht, Media-Night, glaube ich. CD-Umt. Umt? Nee, Night. Nee, ich versuche nur das, weil CSUMK fand ich super, deswegen. Ach so, CDUMN. Nee, ist nicht so super. Naja, dumm. Auf jeden Fall gab es dann halt, hat man erklärt, dass man sich selbst mit neuester Technologie wunderbar auskennt. Google beschäftigt uns. Viele Stunden am Tage. Das Wort googeln ist sozusagen fast ein deutsches Wort geworden und steht seit 2004 im Duden. Naja, wie so viele Wörter im Duden ist es nur fast ein deutsches Wort. Ich wollte gerade sagen, ja, ist ein deutsches Wort geworden fast. Mhm. Ja, und wir spielen jetzt hier gerade übrigens Ausschnitte aus Extra 3, dass das klar ist. Es gibt da nämlich einen sehr schönen Bericht von Caro Corneli, die da als Außenreporterin für Extra 3 unterwegs war auf der Media Night. Und hat unglaublich lustige Interviews geführt mit den Menschen, unter anderem so hier sowas hier. Angenommen, das Internet ist voll, wo sollen die Daten dann zwischengelagert werden? Sie fragen mich jetzt aber auch ganz schwierige Fragen. Wie das jetzt im Einzelnen von Unternehmen zu regeln ist, weiß ich nicht. Ich bin sicher, dass Google zum Beispiel als eine der größten Firmen ein Konzept hat, wie mit den Daten umzugehen ist. Ich weiß nicht, wann das Internet voll ist. Ich kann das auch so gar nicht beantworten. Im Augenblick stellt sich die Frage nicht. Also, es ist auch eine super gemeine Frage. Weil naja, gut, aber eine Frage ist als Politiker, wenn du eine Frage bekommst, wo du aus technischen Gründen sagen müsstest, die ist Mumpitz. Mhm. Machst du nicht und schaffst du nicht. Es ist schon auch so ein guter Knacker. Ich weiß. Also der Kultusstaatsminister könnte schon auch wissen, dass das Internet sehr selten voll ist. Was wäre das jetzt, wenn das Internet voll ist? Also das Internet ist zu langsam, aber es wird halt nicht voll. Ja, yeah, it's not a truck, weißt du? Series of Tubes. Und ja, da gibt es dann auch so, also es gibt, der Messier wird, glaube ich, gefragt, ob das Faxgerät noch zu retten ist und ob sich die CDU für die Rettung des Faxgeräts einsetzt. Worauf er auch keine konkrete Antwort gibt. Aber es ist sehr, sehr lustig. Und ich denke, diese Veranstaltung war auch ganz lustig. Und naja, also allein dieses Google-Schnipsel, ja. Also wir beschäftigen uns mit Google mehrere Stunden am Tag. So, ja. Es gibt dann auch so irgendwie. Ja, sagt, glaube ich, E-Mail ist an der Tagesordnung. Also, ich meine, das ist auch so, wir beschäftigen uns mit Google mehrere Stunden am Tag, ist von der Aussage halt daneben. Also entweder sie beschäftigen sich mit Google, weil sie irgendwie drüber nachdenken, was das für Implikationen für unsere Zukunft hat und wichtig ist, oder sie benutzen Google, aber dann sollte es auch so, es klingt so, als wäre das benutzen und aber das ist fies gewählt, weil eigentlich so, wir denken da schon drüber nach. Ja, natürlich. Nee, aber also die Aussage ist halt schon so, wir von der CDU, wir sind voll fortschrittlich, wir benutzen sogar Google und E-Mail. Ja, ich glaube, du hast recht, wenn ich es mir jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lasse. Und das finde ich halt dann auch bitter. Naja, ich meine, da gewinnt man halt bei der Klientel vielleicht schon Punkte. Aber das ist eigentlich von Frau Merkel, die ja so toll per SMS regiert und da so fortschrittlich war mal. Naja, also war SMS jemals fortschrittlich? Es war voll jugendlich. Das vielleicht, ja. So T9 bedienen können und so. LOL, you're fired oder so, keine Ahnung. Na, ich meine, so für das Klientel findet das vielleicht modern, wenn man Google benutzt und E-Mails, aber ich glaube nicht, dass man damit als Blumentöpfe gewinnen kann. Sonst können wir jetzt mal Holgis Lache zum Durchschnittsalter der CDU/CSU so einspielen, bitte? Durchschnittsalter 56 Jahre. Entschuldige mich kurz. Wie viele Jahre? Wie 56 Jahre ist Durchschnittsalter. Ja, aber soweit zu den CDU-Bestrebungen doch, Internetpartei, Internetkompetenz vorzutäuschen. Kompetenz. In Sachen Internetkompetenz sind wir ja quasi Leuchtturm, ne, um da die. Jetzt guck nicht auf dein Handy, sondern hör mir zu. Weil jetzt kommen nämlich die Hörerkommentare und da musst du dich konzentrieren, weil die muss man beantworten. Okay. Ja, und auch viele Menschen, die wir so privat kennen, deswegen extra reinlegen und nicht so mit dem Telefon hier rumspielen. Ja, das ist nämlich, ich wollte wieder nur mit meinen Vorbereitungen für später. Nee, geht nicht. Also erstmal der Nils. Hallo Martin, hallo Dom. Unter OS10 verwende ich Xbox 360-Controller mit USB-Anschluss und einem Freeware-Treiber mit offenen Sourcen, um diverse Spiele spielen zu können. Leider braucht der Entwickler scheinbar etwas, um neue Kompilate anzubieten, wenn ein Betriebssystem-Upgrade ansteht. Damals war es zumindest so beim Umstieg von 10.5 auf 10.6. Ich musste damals mir die Treiber selber kompilieren, die Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse bewegen und dann die Treiber per Hand laden auf der Kommandozeile. Meine Frage ist jetzt, da mir Google da nicht weitergeholfen hat, wisst ihr, wie man USB-Geräte dazu bringt, dass sich die Treiber automatisch laden, wenn ich sie anschließe? Also das OS10 erkennt, hui, ich schließe meinen Xbox-Controller an, da muss ich wohl den Treiber laden und dass man damit dann glücklich ist. Vielleicht interessiert es ja auch andere. Schöne Grüße aus Berlin, Nils. Ja, ich habe mir das mal, also das Ding in Frage, das hier gerade, also dieser 360-Controller-Treiber, die haben wir ein bisschen angeguckt und ein bisschen zerlegt und geschaut, wie der das macht. Und er macht das halt so, wie das relativ üblich ist, wenn man eine Kernel-Extension lädt. Nämlich er macht einen /libraries/startup-items-Eintrag. Okay. Da legt man Verzeichnis an, da kann man seine Tools reinwerfen, die man so braucht und eine P-Liste unter anderem auch. Und in der P-Liste steht dann drin, bitte start mir dieses Tool und lad mir diese Kernel-Extension und dann bin ich glücklich. Und beim nächsten Booten tut er das dann auch. Aber das heißt, das ist jetzt der Fall, dass die Kernel-Extension einfach immer geladen ist. Genau, oder? Konkret in dem 360, also wenn man die Kernel-Extension immer laden will, dann macht man das so. Konkret für dieses 360-Tool ist es so, da gibt es einen 360-Controller-Daemon, okay. Der wohl einfach auf USB lauscht und guckt, ob an da der richtige HID-Device-ID vorbeikommt. Und der wird irgendwie in diesem Library-Startup-Item dann gestartet. Okay. Und der lädt dann, ich denke mal, ich habe jetzt nicht den Code angeguckt, aber der lädt dann die Keks wahrscheinlich. Also der lädt die Keks dann auch nur dann, wenn dieses HID-Device am Start ist. Würde ich jetzt von ausgehen. Okay. Auf jeden Fall, wenn er nicht automatisch lädt, dann ist irgendwas mit diesem /library/startup-items-Eintrag falsch. Entweder er ist gar nicht da. Dann mal irgendwie so dieses Package angucken, wo der das hininstallieren würde. Wenn man so ein Package aufmacht und den Installer öffnet, dann kann man, sobald man die Festplatte auswählt, Apfel-I drücken und sieht so alle Dateien, wo sie hinkopiert werden würden. Kann sich schon mal so ein Bild machen, wie das Setup okay. wäre. Und da sieht man auch gibt's die auch Startup-Items-Einträge. So im Menü ist es auch so, diese Items, also das ist ein, genau. ein Eintrag vom Menü, den genau. man mit Apfel-I direkt auswählen kann. Richtig, ja. Und da muss man eben dann sicherstellen, dass die Dateien da alle liegen, wenn du die da von Hand hinkopieren willst. Und wenn es dann noch nicht geht, dann sind die Rechte vermutlich falsch gesetzt. Dann irgendwie Disk Utility Repair Rights Permissions und dann sollte das klappen. Okay, also das ist ein Startup-Item, das wiederum den Daemon lädt, der wiederum danach erst den Treiber lädt, wenn es gebraucht ist. Ja. Wahrscheinlich an der Stelle. Zu seiner Frage, ob es einen allgemeinen Mechanismus gibt, hast du da irgendwas nachgeguckt? Also oder? Üblicherweise ist es so, wenn das, wenn du eine Kext haben willst, dass du die einfach automatisch lädst, wenn der Rechner startet. Schon geil. Also es ging mir also bei den wie heißen denn die ganzen USB-Sticks für G3-Zeug, Die haben auch immer eine Keks, die ständig läuft. Ja, also, genau. Also es scheint, sie läuft ja auch nicht ständig, sie ist ja nur geladen. Ja. Also da ist ja, wird jetzt kein Code ausgeführt, sondern einfach, da ist nur eine Keks, die sagt so, hey, wenn das und das passiert, dann sag mir Bescheid. Ja. Also braucht das nicht CPU oder so im Zweifel. Nee, also das nicht aber es ist halt so ein bisschen Unbehagen, also gerade Keks, ja. so eine Horde von Keks geladen zu haben, weil die doch sehr Low-Level-Zugriff haben auf alles Mögliche, weiß ich nicht. Also macht mir auch eher so. Im Regelfall sollte man nicht allzu viele Keks brauchen, ja. hoffentlich. Also eine genau. Kernel-Extension ist ja dann doch eher was eher selten vorkommt. Ich hatte jetzt leider das vorher nicht gehört, deswegen kann ich auch nichts dazu sagen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auch eine Infrastruktur gibt, die von Apple-Seite her eben auf USB lauscht und dann per was auch immer Mechanismus Treiber lädt. Also für Drucker zum Beispiel gibt es ja die Ecke. Ich weiß nicht, ob Launch das vielleicht kann, das könnte sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einen Mechanismus gibt. Mir ist unklar, ob man sich an diesen Mechanismus ranhängen kann. Ich schreibe mir das mal auf die Fahnen, das mir in dieser Woche mal anzugucken. Also ich habe mal einen Daemon geschrieben, der sowas macht. Ja. Das ist jetzt auch relativ trivial, so sich da reinzuhängen. Ja. Also man kann sogar in einem Skript mit IOREC immer abfragen, was gerade so am Start ist. Ja, also selbst das ginge. Ja. Und genau, die schöne Lösung wäre, sich irgendwo zu integrieren. Vielleicht launcht die, ich weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ob das geht. Und so gerade bei Human Interface Device ist es ja eh schon so, dass er noch viel mehr weiß. Vielleicht gibt es da noch ein Subset. I don't know. Aber so an sich ist das Problem, glaube ich, damit zumindest mal so angelöst, falls nicht, du hast mein Twitter-Handle und dann kann man das mal regeln. Aber die Antwort war nochmal, den Treiber, die Nummer 1, der hat so ein Startup-Item, wo das dann einfach funktioniert, wenn es bei dir jetzt... Daemon, der per Startup-Item gestartet wird. Wenn es bei dir gerade nicht funktioniert, hast du es nicht so installiert, wie es gehört. Vermutlich. Ja. Okay. Gut. Und dann haben wir wieder einen mundartlichen Beitrag. Ja, servus. Ja, grüßt euch Fanboys, habe die Ehre. Ich habe ein Problem und zwar, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen, und zwar benutze ich einerseits einen Tunnelblick, damit ich eine VPN-Verbindung aufmachen kann, andererseits benutze ich einen IQ, damit ich einen IPv6-Tunnel habe, ich IPv6-Adressen kriege und eine IPv6-Verbindung machen kann, und die zwei laden beide einen Hund ab, drei war noch und die zwei beißen sie. Das heißt, wenn ich einen Tunnelblick anmache, dann geht kein Alkohol mehr und umdreht genauso. Und vielleicht wisst ihr da, wie das am besten geht, dass da jede Applikation ihren eigenen Tuntab, Treiber, LAN-Co oder wir beide harmonisch miteinander im selben Boot sitzen können, ohne dass sie sich gegenseitig auf die Pfotzen hauen. Also na, führt euch und bleibt unanständig. Sowieso. Ja, servus. Genau, schönen Gruß an jetzt. Ich habe das Problem im Vorfeld der Sendung bereits gegoogelt. Ich habe meinen massiven und nicht unbeachtlichen Google-Fu darauf verwendet, Mailinglisten zu durchsuchen. Okay. Und habe eine Lösung gefunden, die auch bereits per Twitter schon mitgeteilt, aber jetzt hier so nochmal in der Sendung auch. Es ist nämlich so, dass Tunnelblick hat Einstellungen, die man setzen kann, dass er einerseits den Tontreiber nicht lädt und andererseits den Tab-Treiber nicht lädt. Mhm. Und wenn man beides will, dann muss man beides anmachen. Jetzt gibt es noch zu beachten, dass in Versionen kleiner 3.1 oder so war es, glaube ich, steht dann in dem verlinkten Artikel auch, diese Parameter dazu führen, wenn man sie beide auf nicht setzt, dass dann beides geladen wird, wegen einer einfachen Logikverpeilung im Code. Ich kenne dieses If-Statement. Genau. Das ist aber mittlerweile wohl gefixt und wenn nicht, dann steht der Diff irgendwie in der Mailingliste, die ich verlinke. aber wenn man eine Version von Tunnelblick und OpenVPN Start, heißt das Tool, glaube ich, hat, mit der man diese Parameter setzen kann, dann kann man eben einfach den Tuntab-Treiber von ICO benutzen und kann sich den Tunnelblick-Treiber sparen und dann geht auch alles. Ah, okay. Und jetzt hat jetzt irgendwie auch nicht mehr Krück gefragt. Ich gehe davon aus, dass der jetzt glücklich ist. Ja, dann hat es ja super funktioniert. Tun und Tab selber ist irgendwie das virtuelle Netzwerktreiber, also die virtuelle Netzwerk-Devices quasi, wo du so deinen IP-Traffic durchtunneln kannst. Da kann man so ein bisschen so tun, als wäre man wer und da könnte man auch durch die Gegend sniffen. Ja, kann man auch und so. Brieftauben anschließen oder so. Brieftauben. Also gibt es auch eine RFC für. Okay, ja. Genau. Aber soweit ist das dann, glaube ich, auch. Und mehr Mundart-Kommentare gerne. Ja. Auch in eurer, also jetzt nicht alle südliche Mundart, sondern doch aus, also wir sind offen für alles. Ja, wir müssen dann vielleicht ein bisschen präparsen, aber. Ja, aber. Da müssen wir uns halt mal vorbereiten. Ja, genau. Gut, kommen wir zur nächsten Frage wieder von jemandem, den wir kennen. Das ist dieses Mal echt so die In-Runde in Sachen Hörerkommentar. Okay. Tag Martin, Tag Dominik, hier ist Nikolas. Erstmal schöne Grüße aus Berlin. Ich liege jetzt gerade im Bett und höre die aktuelle Folge und bin noch nicht eingeschlafen und habe jetzt gerade hier eure Ausführungen zu Dropbox gehört. Ihr warnt da ja bezüglich der Privatsphäre und so weiter, ne? Und jetzt habe ich mich gefragt, weil ich seit einer gewissen Zeit CrashPlan benutze. Das ist ja so ein Online-Backup-Tool. Und ich wollte mal fragen, wie ihr das da so einschätzt mit der ganzen Geschichte. Soweit ich weiß, wird das bei dem Beispiel ja irgendwie schon bei mir verschlüsselt. Also ich wollte einfach mal so die Einschätzung hören von euch, inwiefern die Geschichte denn sicherer als die Dropbox-Variante ist, wobei man natürlich bei Dropbox jetzt nicht ein komplettes Backup macht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ansonsten macht dann mal schön weiter so, ne? Ich schlafe jetzt. Ja, dann würde ich mal gute Nacht sagen, aber so synchron ist es ja alles nicht. Ist schon ein bisschen her. es gab auf Twitter auch die Frage, was halten wir von Vuala, wenn wir Dropbox scheiße finden in Sachen Privacy und okay. Verschlüsselung. Es gab auch die Aussage, dass jemand deinen Bundle-Tipp verwendet hat und es nicht gut funktioniert hat. Also es ist wohl so, dass Dropbox Sparse Bundles kaputt züngt unter Umständen. Ist für mich auch eingängig, dass das passiert. Ist es das? Ja, gut, ja. Kann sein. Auf jeden Fall, es war jetzt nichts, was durch den Kommentar ausgelöst wurde, sondern nur so grundsätzlich, dass man das nicht machen sollte, sei an der Stelle weitergereicht. Ich hätte gehofft, dass das irgendwie funktioniert. Egal. Mhm. An sich muss man sagen, also diese ganze Dropbox-Verschlüsselungsgeschichte ist halt so im Wesentlichen auf das Problem zurückzuführen, alles, was man nicht selbst verschlüsselt. da verlässt man sich halt auf andere. Ja. Und je nachdem, wie viel Paranoia man hat, dementsprechend ist dann auch die gefühlte Sicherheit. Ne? Mhm. Also wenn ich wirklich sicher gehen will, dass ich was verschlüssle, dann muss ich mir zumindest den Code selbst durchlesen und kompilieren, der verschlüsselt, und verstehen, was da passiert, weil sonst habe ich immer die Option, dass da Sachen passieren, die dazu führen, dass andere Leute das auch lesen können. Ja. Jetzt kann ich mich darauf verlassen, wenn ich das irgendwie mit Open Source Tools mache, dass andere das für mich getan haben, darüber gelesen zu haben, ob dieser Code dann auch wirklich nur das tut, was er tun soll, und nur mit den Schlüsseln verschlüsselt, die ich ausgesucht habe. Da gibt es diverse Lösungen, ja, da EncFS und wie sie alle heißen, GPG und Gedöns. Wenn ich es irgendwie ein bisschen angenehmer haben möchte, dann bin ich halt ab einem gewissen Grad darauf angewiesen, dass ich mich auf irgendjemand verlasse. Ja. Entweder auf die anonyme Crowd von Leuten, die Code auditen, oder auf eine Firma. Ja. Zum Beispiel jetzt, wenn ich Sparse Images oder Sparse Bundles benutze, dann muss ich mir darauf vertrauen, dass Apple da keine Backdoor einbaut. Ja. Genauso muss ich halt, wenn ich irgendwie Daten zu Dropbox schicke, auch darauf vertrauen, dass Dropbox im Zweifel da keinen Schmarrn macht. Genau, also aber wenn man jetzt nochmal so zurückdenkt, weil er hat einfach nur so ein allgemeines Gedankenexperiment kurz macht. Okay, das ist ein Online-Backup, das heißt, das ist eine Online-Replika von meiner lokalen Situation. Ja. Wenn es so Features hat wie Time Machine, das heißt dann auch so mit vielleicht Versionierung ein bisschen, das kann ich gerade aus der FAQ nicht auslesen. Ich benutze das auch. Okay. Und soweit ich es präsent hatte und habe, behaupten sie zumindest, dass alles, was ich Ihnen schicke, verschlüsselt ist, und zwar mit Schlüsseln, die nur ich kenne, und ich die auch wieder zum Entschlüsseln brauche. Ich kann mir das online bei denen, soweit ich mich erinnern kann, nicht angucken, was dann zumindest ermöglicht, dass es tatsächlich so ist, wie sie behaupten, dass es ist, dass es wirklich verschlüsselt bei Ihnen. Genau, die Frage wollte ich gerade aber nochmal angehen, weil wenn du es irgendwie nicht ständig die kompletten Daten hochlädst, sondern irgendwas inkrementell machen willst und dann auf der Gegenseite eine Unterstützung dafür machen musst, kannst du das dann so machen, dass es immer noch komplett verschlüsselt ist? Also gute das ist Frage. Für mich nämlich schon... Müsste eigentlich schon gehen. Ja? Also wenn du nur Hashes verwaltest im Zweifel. Okay, Hashes und irgendwie die Files für Hashes und dann sonst irgendwas. Also das ist jetzt als Gedankenexperiment ein bisschen zu groß, um es endgültig zu beantworten, aber in meinem Kopf ist es schon auch so eine, wenn ich es effizient und möglichst inkrementell machen will, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf der Serverkomponente auch sich ein bisschen in diesen Daten auskennen muss, relativ groß. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber es ist jetzt... Also auch wie gesagt, fast eine müßige Diskussion, weil man muss sich ja sowieso drauf verlassen, dass der Verschlüsselungsprozess, der lokal passiert, auch wirklich einer ist, der nur das tut, was er vorgibt zu tun. Ja, also es ist immer eine Frage von Vertrauen, wenn es um Verschlüsselung und Sicherheit geht. Und dann ist es halt eine Abwägung. Ja. Und wir wollten ich wollte in Sachen Dropbox letztes Mal auch nur darauf hinweisen, dass man eben, wenn da so ein Schloss auf einer Webseite ist und die sagen, es ist alles sicher, dass es dann halt noch nicht unbedingt sicher ist, sondern dass man halt darauf vertrauen muss trotzdem, dass es sicher ist. Ja. Und dass unter Umständen sich halt auch diese Aussagen auf einer Webseite ändern, dass dann da steht, wir dürfen das nicht lesen, statt wir können das lesen, im konkreten Fall. Und das ist auch so ein bisschen ein Grundsatzding, sie werden auf der Webseite so bewerben, dass du dich möglichst sicher fühlst. Natürlich. Auch, ja? Also das ist auch ganz klar, und es gibt der Markt halt so her, dass das so ist. Die werden nicht sagen, ja, das geht eigentlich nicht, sondern wenn sie irgendwas irgendwo verschlüsseln, werden sie sagen, wir verschlüsseln, und zwar mit der größtmöglichen Bitanzahl, die sie haben. Das ist einfach so Marketing-Geschichte. Unsere Bits sind länger als auch. Ja, ja, hier Plus hat hier auch einen Blowfish von 448 Bits und nicht nur 128. Voll krass. Ist ja voll Plus dann. Ja, weil es einfach so ein Bla, kennt sich keiner aus, macht keiner. Aber die grundsätzliche Frage, ob inkrementelles Backup mit nur der Client weiß Bescheid so funktioniert, würde mich trotzdem noch interessieren. Aber führt jetzt zu weit. Also um das Kopfexperiment, also das Gedankenexperiment im Bauch auszuführen, würde ich sagen, ja, aber das ist immer schwierig. Ja. Gut, wir haben noch eine. Hallo Fanboys. Ich möchte demnächst auf ein MacBook Air umsteigen und frage mich, ob ich dazu den Migrationsassistenten nutzen sollte oder meine Daten besser per Hand umziehe. Mein bisheriges MacBook vom Mai 2006 hat natürlich mehrere OS X Versionen hinter sich, und es hat sich so einiges angesammelt an Programmen, diverser Crapware wie UMTS-Dongle-Treibern, Adobe-Software, Log- und Temp-Files etc. Tja, Migrationsassistent oder sauberer Schnitt? Was meint ihr? Viele Grüße, Fabian. Ja, viele Grüße zurück. Ja. Besonders schön fand ich diverse Crapware wie Adobe-Produkte. Ja, also, ja, wenn du den Reader anguckst, dann ist es auch durchaus korrekt. Ja, ja. Ist an sich jetzt so eine Abwägungsfrage. Also ich mache es immer so, wenn ich das Gefühl habe, mein aktuelles System ist so ein bisschen vollgemüllt und das den Eindruck gewinne ich jetzt aus diesem Audiokommentar auch gerade. Und ich würde jetzt eigentlich gerne einen Schnitt machen und irgendwie das mal frisch aufsetzen. Dann mache ich wirklich so diese Aktion von Hand. Und dann ist man auch, bin ich dann auch immer erstaunt, wie wenig ich eigentlich umziehen muss, weil das meiste kommt dann eh über .Mac. Ja, und ja. Du guckst gerade so, als guck grad, irgendwas explodiert. Ja, so, ich war nicht erstaunt, wie wenig ich umziehe. Bin dann immer erstaunt, wie viel ich doch vergessen habe. Also das ist ja, also das war so meine Erfahrung mit per Hand umziehen. Und wenn man migrieren kann und nicht wirklich große Dinge dagegen sprechen, würde ich es auch tun. Ich habe deshalb so geguckt, weil das letzte Mal, wo ich sowas gemacht habe, habe ich es absichtlich gemacht, weil ich irgendein Display-Profil irgendwo in dem fucking System drin hatte, das mir die Farben kaputt gemacht hat. Und da wollte ich sicher gehen, dass es nicht mitkommt auf irgendeine Art und Weise, weil ich habe es nicht gefunden. Und bei mir kommt halt dazu, also je nachdem, wie man seinen Mac benutzt, dass irgendwie dann entsprechend der komplette Ports und Homebrew-Geschichte muss halt nochmal installiert werden. Das Zeug, was man alles schon denkt, das ist da und dann ist man irgendwo in einer Situation, wo man es braucht und hat es nicht. Und die geht ja bei der Migration eh nicht mit auch. Ja, also ich finde, das ist mit Pro relativ stressfrei geworden. Ja, ich werde jetzt auch wahrscheinlich auf Pro umsteigen dann, weil mir steht so eine Geschichte bevor und ich habe nicht wirklich die Auswahl, den Migrationsassistenten zu benutzen, leider. Also, warum? Weil ich dann dieses MacBook Pro mit OptiBay und Zweitplatte und User-Account auf Zweitplatte haben will. Und wenn ich den User anlegen will, dass der auf die Zweitplatte schreibt und dann migrieren, dann das geht, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich. Also ich habe keine... Ich könnte ihm das Verzeichnis schon vorher anlegen und hoffen, dass er es nicht überschreibt. Aber irgendwie macht mir das Angst. Also werde ich wohl komplett per Hand migrieren. Und freue mich da nicht so drauf, weil per Hand migrieren heißt für mich auch irgendwie aus der Library die Preference-Files einzeln dann für die Apps, wo ich es haben will, rüber kopieren und also selektiv das richtige Kopieren von jedem einzelnen Ding. Es ist für mich nicht so, dass ich jetzt die App neu starte und dann alles wieder einstellen will, sondern schon auch den Zustand von den einzelnen Apps herstellen will, die mir wichtig sind. Und das ist schon eine gehörige Portion Aufwand. Und mich nervt sie jetzt gerade so ein bisschen, weil Lion ja sowas von vor der Tür steht. Und für eine komplett neue Betriebssystemversion das Ausmisten zu machen, ist super und toll. Finde ich, weil dann fühlt man sich so sauber. Man hat jetzt nicht noch irgendwie so die Standardeinstellung von der Corn Shell oder sowas im Terminal am Start. Gruß an Marcel an der Stelle. weil man seit 10.0 irgendwie durchmigriert hat. Und das ist gut. Aber ich mache das ja gerade nicht. Ja. Ich werde zu Snowline migrieren oder den Snowline benutzen. Snowleopard. Oh, ja, also wenn man liege schon wieder. Du liegst schon wieder. Nee, aber ich denke, wenn man eben die per Handaktion macht, dann hat sich für mich so als Tipp da halte ich sich für schlau, sein bisheriges System irgendwie auf eine tragbare Externe zu werfen und dann eben zu gucken, was brauche ich eigentlich und das dann immer nachzukopieren. Ja. Diese Externe nach einer Woche, kann, also bei mir ist es eine Woche, merke ich dann so, jetzt habe ich langsam alles migriert, was ich migrieren wollte und kann die Externe dann zu Hause liegen lassen. Aber so an sich vergisst man immer irgendwas, das stimmt. Und wenn man wirklich einen sauberen Cut machen will, ist es, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Für mich ein entscheidender Knackpunkt ist, ob man MobileMe Sync hat oder nicht. Ja. Weil die Keychain, die muss rüber. Also, und wenn du die Meetchain. quasi bei Apple angekettet. Ja, also selbst. Wenn die Keychain nicht. Dann ist es. Eine Keychain migrieren ist gar nicht so easy. Also, man kann die da drüber kopieren und dann funktioniert sie nicht. Dann müsste man sie irgendwie wieder so in die. Als System Keychain markieren und durchblässen. Oder man hat halt ein zweites Keychain-File, was nervig ist. Ja, du musst jedes Item einzeln importieren und exportieren. Genau. Also, das ist so die Geschichte. Also, das macht ja Migrieren für einen auch. Ja. Ja. Das darf man nicht vergessen, weil das ist so, wenn man nicht MobileMe hat, glaube ich, der einzig schöne Weg, die Keychain rüber zu bekommen, ohne dass man sich irgendwie das Hirn bricht. Nein, du kannst dich da schon reinhacken auch, aber das ist halt, da ist dann viel Kommandozeile am Start. Ich wollte sagen, ohne dass man sich das Hirn bricht als normaler User. Ja, verstehe, was du sagen wolltest. Ja. Ja. Aber an sich eben so, wenn es nur ums Umziehen geht, Migrationsassistent ist im Zweifel okay. Und wenn man einen sauren Strich machen muss, und das hört sich fast so an, wenn ich da so die Wörter wie Crapware und Treiber, die man nicht braucht, höre, dann bietet sich im Zweifel vielleicht an, ein bisschen mehr Aufwand zu treiben und dafür das saubere Gefühl wieder zu haben. Das saubere Gefühl, ja, klingt auch komisch. Die Computing-Frische quasi. Ja. Die Computing-Frische. Mhm. Ja, und dann sind wir mit den Audio-Kommentaren fertig und kommen zur iPhone-Spiele-Sektion. Genau, und deshalb habe ich vorher mein iPhone rausgeholt, nur deswegen, weil ich das Spiel nochmal aufmachen wollte. Und zwar geht's um Percepto. Percepto. Ein großartiges Spiel. Es ist so ein dein Hirn wird explodieren Spiel gleich im nächsten Level. So ein Knobelspiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber ich hatte vor langer, langer Zeit mal Monospace empfohlen. Monospace ist vom Konzept her ein Spiel, du siehst auf einen Würfel ja, und kannst diesen Würfel drehen und innerhalb dieses Würfels sind wieder lauter kleine Würfel, so im Endeffekt 4x4. Also ein bisschen wie 3D Tetris sieht das aus. Genau, aber und die Idee ist, du kannst den Würfel drehen und dann die 2D-Ansicht flach drücken und in der flach gedrückten Ansicht dich anders bewegen, als du es in der 3D-Ansicht machen kannst. Also ganz praktisch so die Tiefe ausblenden und dann entsprechend was machen. Und bei Monospace weiß ich gar nicht mehr genau, was das Spielprinzip war. Da war es irgendwie, glaube ich, so am Stück diese Dinger einfärben, diese weißen Würfel einfärben in Gelb. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es hatte aber auf alle Fälle genau schon die Idee, weil die ist bei Percepto jetzt auch. Nur der Unterschied ist, in Percepto hast du einen Ausgang in diesem großen, wirklichen Würfel und du hast eine Figur. Ja, und du musst mit dieser Figur zu diesem Ausgang gehen. Ja. Und zwar so, dass du eben in der 2D-Ansicht vor diesem Ausgang stehst und es super ist. Und was du halt machen kannst, ist in der flach gedrückten Ansicht gehen und dann bewegst du dich im 3D-Space ein bisschen funky. Also da springst du teilweise dann die Ebenen der Reihe nach. Weil also ein bisschen so wie Echo Chrome. So ein bisschen so wie Echo Chrome oder auch manche Seiten von Paper Mario. Richtig, gab da noch eins, das ich gerade versuche, war so, also Blink oder so ähnlich ist das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber so diese 2D, 3D-Perspektiven-Spiele, da gibt es ja mittlerweile einige. Ja. Und es ist super gemacht, es ist simpel. So einmal drauftappen macht 3D-Ansicht, dann drehst du, so wie es haben willst, nochmal drauftappen, macht die flache Ansicht und dann links, rechts swipen, lässt dich bewegen. Ich habe es nicht lange gespielt, also ich bin im Moment nur an der untersten Ebene von diesem Würfel, aber es gibt dann auch später Rampen und noch viel mehr Zeug. Und es ist einfach so ein richtig schöner Brain Tease. Also es ist so richtig ein schönes Rätselspiel, wo ich gerne mal 1, 2, 3 Level durchmache und dann wieder ein bisschen weglegen. Und großartiges Ding, kostet 1,59, kann ich nur empfehlen. Ja, ich glaube, werde ich mir auch angucken. Runtergeladen habe ich es mir schon, nachdem du es reingeschrieben hattest, aber angeguckt hätte ich mir noch nicht. Und das echt, man steht so wie, also man dreht es alle 4 Richtungen und dann denkt, ach, das geht doch nicht, das kann doch nicht gehen. Und dann gibt es so einen lustigen Kniff und dann ist es überhaupt kein Thema. Und der Name des Levels beschreibt das auch meistens schon. Lalala. Ja, hört sich spannend an. Level-Level-Scheiße. Level-Level-Scheiße. Ja. Hier. Da, drehen und fertig. Genau. Einfach mal spielen. Ja, empfehlen wir. Gut, empfehlen tun wir auch Bewegtbild. Und zwar ganz viel diese Woche. Einerseits sei hingewiesen darauf, dass Adam Curtis eine neue Dokumentation gerade sendet auf BBC Two, glaube ich. Adam Curtis ist also ein relativ bekannter britischer Dokumentarfilmer, der dadurch auffällt, dass er einerseits immer Dokumentarfilme macht mit Bildmaterial, das aussieht, als hätte er es in der Public Domain zusammengeklaut, was er irgendwie auch zu großen Teilen tut. Auf der anderen Seite hat er auch immer eine, um es vorsichtig zu formulieren, interessante Sicht auf die Dinge und findet überall einen roten Faden rein, wo vielleicht auch gar keiner ist. Aber das ist eben genau das Spannende, wenn man seine Dokumentation anguckt, selber mitzudenken und zu gucken, ob man da jetzt irgendwie, wo man ihm widerspricht und wo nicht. Zumindest für mich finde ich es interessant. Und der macht eben jetzt gerade eine dreiteilige Dokumentationsreihe, die heißt All Watched Over by Machines of Loving Grace. Und in der es so grob als überspannenden Bogen darum geht, wie Maschinen und Computer und überhaupt so die ganze Industrialisierung im Prinzip dazu geführt hat, dass wir denken, die Welt wäre kontrollierbar. Okay. Und was für andere Illusionen uns diese Maschinisiertheit der Welt sonst noch so vermittelt. Und da gibt es eben die erste Folge, die kann man sich auch bei YouTube gucken. Da haben freundliche Menschen das auch schon wieder hochgeladen. Und wollte ich einfach nur mal als empfehlen, kann man durchaus kritisch angucken, muss man jetzt nicht alles glauben, was da gesagt wird. Aber ich habe da immer Spaß, wenn der eine Doku macht. Und man kann sich auch so den alten Kram von ihm angucken. Das ist mitunter auch interessant. Okay, und Love and Power heißt die erste Episode hier, sehe ich gerade. Genau. Und geht doch mehr um den Finanzmarkt. Ja, also es geht halt... Hätte ich jetzt nämlich gar nicht rausgenommen aus dem, was du gesagt hast. Er fängt halt irgendwie an mit Ayn Rand und Greenspan. Geht dann so ein bisschen Richtung Silicon Valley. Wo halt also es war jetzt ein Name, es war jetzt nicht ein Rand, sondern es war Ayn Rand. Ayn Rand. Also Autorin und irgendwie Begründerin von einer sehr libertären Philosophie in Amerika. Und geht dann eben davon hin zu Silicon Valley und seiner Ansicht nach ist im Silicon Valley nahezu 100% alles irgendwie Ayn Rand verseucht in Sachen Philosophie und alle glauben dran, dass man sein eigener Held sein kann und den Staat abschaffen muss. Und wo ich dann auch so ein bisschen denke, es gibt so ein paar, aber es gibt auch andere, aber egal. Und geht dann davon wieder weg und kommt zurück auf Finanzsysteme und warum das Finanzsystem implodiert ist und dass da eigentlich das Vertrauen in die Computer mit eine Komponente war, dass es überhaupt so weit kam. Und muss man jetzt, wie gesagt, nicht alles glauben, was er sagt, aber ich finde, er sagt das sehr eloquent und allein dafür lohnt sich schon zuzugucken. Okay. Ja, und eloquent und zugucken, da kommen wir auch gleich zum zweiten, nämlich es war ja jetzt Handtuchtag. Ja. Towel Day. Habe ich dann kein Handtuch, da habe ich immer ein Handtuch dabei im Rucksack, aber das so. Handtuch drüben in dem anderen Zimmer gehört ja nicht auch zufällig? Doch, doch. Schon, eben. Also ich habe so hier. Ich zelebriere den Handtuchtag nicht extra. Jeden Tag, ja. So wie es gehört, ja. Man musste mit dem Handtuch rumlaufen. Und warum? Ja, weil Douglas Adams gestorben ist und man daran erinnern möchte, dass das schade ist. Was auch nach wie vor leider so ist. Weil ist jetzt nicht auferstanden. Nein, wir warten ja drauf. Ja, die Kirche der Wiederkunft von Douglas Adams, aber also er kommt einfach nicht. Und das ist auch schade, weil er hatte irgendwie vor 10 Jahren schon Gedanken, mit denen er heute immer noch vorne mitdenkt. Okay. Ja, und mir ist dann auf Twitter von Aufruhrbedarf war es, glaube ich, empfohlen worden, einen Vortrag, den er gehalten hat auf der PDC. PDC ist die WWDC von Microsoft, also Programmers Developer. Nee, ist das Programmers Developer? Nee. Dingsbums Developer Conference. Ich gucke, red du mal weiter. auf jeden Fall hält er dann einen Vortrag und erzählt so ein bisschen einen Schwank aus seinem Leben. Professional Developer. Professional, wie konnte ich nur. Klar. Naja, und er erzählt halt viele Anekdoten und Geschichten. Ein paar kennt man schon, wenn man viel von ihm kennt. Ein paar sind neu. Ich kannte so diesen PDC-Vortrag noch nicht und fand es wie immer sehr schön und interessant zu sehen, wie er sich halt vor, das ist jetzt 15 Jahre her, schon Gedanken gemacht hat, die man sich heute wieder macht. Mhm. Ja. Gerade in Sachen Internet und Daten und er war irgendwie immer vorne mit dabei und entweder hat er immer so klug formuliert, dass es sich einfach anwenden lässt nach wie vor, oder er hat irgendwie schon viel auch antizipiert, vermutlich eine Mischung aus beidem. Aber also mich beeindruckt Douglas Adams immer wieder, gerade wenn er eben so in eine Rede hält oder irgendwie in einen Vortrag. Ja, ich habe den leider noch nicht geguckt. Ich bin draufgekommen, weil ich so über eine andere Ecke, jemand hatte so Steve Jobs auf der PDC verlinkt vor kurzem auch. Und dann war ich irgendwie in diesem PDC-Space und da war Douglas Adams auch mir gedacht, da muss ich auch noch gucken. Ist übrigens die gleiche PDC gewesen. Ah ja, das ist sogar die gleiche, deswegen vielleicht auch auf der Seite dann. Ja, der ist auch, also auf der Seite mit Douglas Adams, die wir verlinken, ist unten auch mal der Vortrag von Steve Jobs, wo er dann erzählt, dass man für Next irgendwie auch ganz toll Applikationen in Visual Basic für Applications schreiben kann. Naja, fast. Da ist so ähnlich. Also es geht um Web Objects, aber ja. Aber es ist auch, ich meine, auch der Steve Jobs Vortrag ist ganz nett, weil er halt, ich meine, für den Moment gut und eigentlich, also seine Art vorzutragen in einem sehr technischen Element finde ich irgendwie relativ spannend. Also es hat da auch geklappt. Also das waren noch Zeiten, wo er noch nicht so It's a Good Thing zu Details gesagt hat, sondern noch wusste, also er hatte auch, es gibt ja dieses legendäre Video, wo er so diesen Next an sich erklärt und genau, dann Interface-Bilder. Genau, wo er so einmal komplett durch den Next durchklickt. Ja. Ja, und das OLED, das sie da eingebaut hatten und wie toll das alles ist. Und da wusste er auch technisch sehr viel in dem Moment. Ja. Ja. Also es war, glaube ich, zielgruppentechnisch ziemlich kaputt. Auch damals schon. Also die Leute interessiert es nicht, auch wenn sie es so runtergebrochen bekommen auf der Ebene. Aber da wusste er zumindest noch Bescheid. Ja, das ist heute anders. Ja. Aber so ist das. Apropos, er wird ja die WWDC-Keynoten, habe ich gehört. Hast du gehört? Gibt es dazu eine offizielle Aussage? Nein, das war eine Ente. Das hat so, das, was durch die Gegend ging, hat jemand aus einer Pressenachricht vom letzten Jahr raus extrahiert. Ah. Ich glaube, es war sogar Tour W. Aber es wird natürlich trotzdem wahrscheinlich passieren. Aber ja, also es ist jetzt eine WWDC, die er nicht keynotet. Ja. Also, und es ging ihm auch schon mal schlechter. Also wäre jetzt schon. Ja, definitiv, aber ich fand es halt lustig, weil es so eine No-News ist und die dann auf Basis von falschen Informationen. Ja. Das war großartig. Naja, wie das halt so ist. Ah, aber auch großartig ist dieser WWDC-Fake-Account. Den müssen wir hier verlinken, WWDC bitte. Global PR. Ja. Da hat man echt Spaß. Also so als langjähriger Entwickler, da ist echt also sehr schön. Ja. Ja. Ja, und dann geschrieben, dass Oprah Winfrey die Keynote halten wird. Ja, und dass man unbedingt, also dass wenn man erwischt wird, wenn man nicht Xcode 4 benutzt, sondern Xcode 3, dass man dann gezwungen wird, in die Re-Education Session zu gehen. Wohl wahr. Wohl wahr. Bei Herrn Wenker. Oh Gott. Ich habe gerade Bilder im Kopf, das willst du gar nicht wissen. Nein, die will ich auch nicht wissen. Kommen wir zu unserem letzten Punkt. Ich hoffe, dass Andreas uns nicht hört. Und falls, Xcode 4 könnte uns besser gefallen. Ja, schon groß. Naja, auf jeden Fall, letzter Punkt und wir kommen auch wieder großartig in Sachen Zeit hin. Ich möchte empfehlen noch eine Dokumentation, und zwar eine, die man sich im Internet ganz umsonst und legal und großartig soll, direkt auf der Webseite sogar mit iOS-Geräten angucken kann. Okay. Nämlich die Webseite, von der ich spreche, ist die Webseite von Frontline. Frontline ist ein Dokumentarmagazin, das auf PBS läuft in Amerika. PBS so der öffentlich, also öffentlich-rechtlich nicht wirklich, aber du machst gerade die Webseite auf. Ja, ich habe hier vorher extra noch sichergestellt, dass alles auf Mute und leise und war und naja, das stimmt aber, wieder nicht. Öffentlich finanziertes Fernsehen, zumindest teilöffentlich finanziertes Fernsehen in Amerika, ist ja da eher unüblich, und aber PBS ist das. Und die machen ein Dokumentarformat, das eben Frontline heißt und irgendwie immer wieder dadurch auffällt, hochqualitativ zu sein und auch sinnvoll Journalismus zu betreiben. Und man kann sich auf der Webseite irgendwie eine metrische Tonne an Dokumentationen angucken, die alle toll sind irgendwie. Also ich habe noch keine schlechte gefunden. Jetzt neu, seit einer Woche oder so knapp, gibt es eine, die heißt Wiki Secrets. Und in der geht's, man könnte es fast vermuten, um WikiLeaks. Und zwar so der ganze Abriss ab Iraqi Warlocks bis heute mit einem Fokus auf, was ist eigentlich mit Bradley Manning. Okay. Ah, ja. Also auch die ganze Geschichte, wie kommt es dazu, dass Bradley Manning an diese Dokumente kommt, warum war er unter Umständen so unzufrieden mit seiner Arbeit, dass er das getan hat, welche Beweggründe gibt es sonst noch so, also einerseits halt so der heroische, in Anführungszeichen, Beweggrund, dass das Sachen sind, die man veröffentlichen muss, ja, weil das sind Kriegsverbrechen mitunter und das ist was, da muss man nicht drüber schweigen, ja, oder darf man nicht drüber schweigen an der Stelle. Andererseits halt auch so, was sind seine persönlichen Hintergründe und warum wollte er da irgendwie, warum hat ihn das alles so angekäst, dass es so weit gekommen ist. Mhm. Ja, also sehr interessante Beleuchtung der Dinge. Sie haben da lustigerweise auch, aber lustigerweise ist vielleicht das falsche Wort, aber sie haben da interessanterweise auch den Facebook-Account von Bradley Manning irgendwie komplett im Zugriff und gehen halt da so ein bisschen am Zeitstrahl durch, wie es ihm so ging und was er so gemacht hat, weil er war wohl relativ aktiv auch auf Facebook. Mhm. was irgendwie auch sehr interessante Implikationen hat, so in Sachen Post-Privacy und wie man das Kind auch nennen will, aber dass er da jetzt recherchierbar und nachvollziehbar ist, ist rein geschichtlich. Ja? Also wenn man das jetzt aus einem geschichtlichen Punkt schon betrachten will, das ist ja noch, es findet ja noch statt, aber es ist durchaus historisch interessant. Auch eine interessante neue Qualität, dass man wirklich gucken kann, wie ging es den Leuten, was haben die zu diesem Zeitpunkt gemacht, wie sind die Beweggründe gewesen und wo kommen die her und wo gehen die hin? Und insofern auch interessant. Sie haben auch auf der Webseite die ganze Facebook-Geschichte. Mhm. Natürlich die Menschen, die da anonymisiert gehören, sind anonymisiert. Aber so insgesamt ist das ist interessant zu lesen. Die Dokumentation dreht sich dann eben auch um, was ist dann danach passiert, nachdem diese Lady Gaga CD gebrannt wurde. Da wird dann auch Adrian Lamo zum Beispiel interviewt. Es wird nahezu jeder interviewt. Daniel Domscheit-Berg wird interviewt. Assange wird interviewt. Emmanuel Goldstein hat auch ein kurzes Interview. Also es ist gerade wenn man so diese Hackerkreise da kennt, da sind auch viele Leute am Start, die man so schon mal gesehen hat. Und auch die Leute von der New York Times und vom Guardian äußern sich so ein bisschen, wie ihr Eindruck ist von dieser ganzen WikiLeaks-Geschichte und von Assange. Mhm. Und an sich entsteht da ein schönes, aus meiner Perspektive und aus meinem Bauchgefühl, also relativ sachliches Bild, was passiert ist. Das passt auch alles relativ gut mit dem Buch von Daniel Domscheit-Berg zusammen. Mhm. Also ich finde das durchaus sehenswert. Es ist jetzt natürlich kein Dokumentarfilm, der WikiLeaks nur glorifiziert, sondern durchaus auch kritisch hinterfragt. Und ich finde das gut und ich finde, das sollte man sich auch mal geben. Also das ist meines Erachtens ein wichtiges Ding, dass man mal ein bisschen auch mit Abstand da drauf geguckt wird und auch mal so die Sachen beleuchtet, die vielleicht ein bisschen cheesy und seltsam waren an der ganzen Geschichte. Okay, gut. Mal angucken. Wie lange ist das ungefähr? Also sind das ist immer so eine knappe Stunde. Oder also, so. Auf den iOS-Geräten ist es halt auf YouTube gehostet. Also deswegen. Und deswegen sind es immer 12-Minuten-Schnipsel, wo dann irgendwie kurz der Player springt und dann geht's weiter. Aber so insgesamt ist die Doku 52 Minuten, glaube ich. Okay. Ja. Tja, und dann? Dann war's das auch schon wieder. Sind wir hier voll am Ende. Ja. Voll in der Zeit auch wieder. Voll vorbei. Es folgt noch ein Rausschmeißer. Und dann war's das ganz. Ja. Für heute. Aber für heute? Vorgemerkt. Total. Also, ja, wir oder auf. Wir könnten natürlich auch so diese Untergangsstimmung jedes Mal so verbreiten, dass man so fragt. Genau, und dann immer so, ja, also wenn ihr jetzt... Einmal machen wir noch. Genau, also ihr müsst ganz lieb fragen, dann machen wir noch genau, einmal. Genau, uns betteln lassen, das wäre ja super. Ja. Oder wir könnten auch sagen, so, ihr müsst uns flattern, sonst hören wir auf, aber wir wollen ja eigentlich gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so diese Stephen King-Fortsetzungsromangeschichte, die dann eingestellt wurde oder so, was dann am frustrierendsten insgesamt ist. Ich glaube, wir sind aber kein Stephen King-Roman, wir sind eher ein Richard Bachman-Roman. Vielleicht sind wir auch einfach nur eine Reality-Soap. The Apprentice. You're fired. You're fired. Mein Haar ist echt. Der Donald Trump und seine Haare. Ja. Ich wollte das nur in Frage stellen. Mit einem skeptischen Blick. Ja. Naja, aber bevor das hier komplett entgleist. Too slow. Und auf dem schönen Ecktorp Cola-Flecken hinterlassen werden. sagen wir auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Jo, macht es gut. Ciao, ciao. Whether a bull or bear market, his tresses are always a target. But this pompadour should be admired. And if you don't agree, then you're fired. Donald Trump's hair, Donald Trump's hair. A girl could get lost in there, way up in there, in Donald Trump's hair. I really don't care if it's full of air. In fact, I really like that word air. H-E-I-R-E-double-S. He's got the bouffant that I want. And I want what I want like Ivana. Spending my hours up in Trump Towers, running my hands through his locks. and his safety deposit box. Donald Trump's hair, Donald Trump's hair, oh, so precariously perched up there. You can't help but stare at Donald Trump's hair. I'm willing to bet he owns stock in Aquanet. And why hasn't he fired his stylist yet? He must like the glare of his blonde helmet hair. Comb over, I wish he'd comb over and let me just touch it one time. I fondle each follicle that sprouts from the donicle. It's so stiff and never goes flat. How do he get his do-to-do-dat? I wanna see proof. What's under that poof? Is it Jimmy Hoffa or just more of his loot? What else is in there? In Donald Trump's hair. Could it be landfill roadkill, a bottle of Bushmill, or maybe a baby raccoon? The Harlem Boys Choir, all those people he's fired, or the entire cast of the Grand Ole Opry? Trump's hair, it looks like hell, but I don't care. He's a billionaire, no coif can compare. His tonsorial deserves this memorial song. He's so debonair, 'cause his mane is so rare. In there, in Donald Trump's head.